lass doch einfach los, halt dich nicht mehr fest. Was meinst du, was passiert? Niemand schaut dir zu, wenn du einsam bist. Niemand triumphiert im Dunkeln. Niemand hört dir zu, wenn du schweigst. Deine Stimme vermisst dich. Lass dich einfach gehen, lass doch einfach los. Ich halte dich nämlich fest. Lass dich einfach gehen, lass doch einfach los. Ich bin für dich da, bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick. Was ich mach, trau dir doch einfach selbst. Verleugne nicht, was ich für dich bin. Ein Engel in dunkler Nacht. Niemand schaut dir zu, wenn du einsam bist. Niemand triumphiert im Dunkeln. Niemand hört dir zu, wenn du schweigst. Deine Stimme vermisst dich. Lass dich einfach gehen, lass doch einfach los. Ich halte dich nämlich fest. Lass dich einfach gehen, lass doch einfach los. Jederzeit und jeden Augenblick bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick bin für dich da. Jederzeit und jeden Augenblick.